den letzten Tagen werden kritische Zeiten da sein. Kriege, zunehmende Gesetzlosigkeit, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Die Menschen in dieser Zeit eigenliebig, geldliebend, ohne natürliche Zuneigung, ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz. Bleibt wach! Bleibt wach! Bleibt wach! Ein Unerfahrener glaubt jedem Wort. Aber der Kluge achtet auf seine Schritte. Bleibt wach! Bleibt wach! Bleibt wach! Ein Unerfahrener glaubt jedem Wort. Aber der Kluge achtet auf seine Schritte. Die Waffen unserer Kriegführung sind nicht fleischlich. Die Waffen unserer Kriegführung sind nicht fleischlich. Ich freue mich, wenn ich das Gefühl habe, den Menschen geholfen und der Gerechtigkeit gedient zu haben. Die Waffen unserer Kriegführung sind nicht fleischlich. Die Waffen unserer Kriegführung sind nicht fleischlich. Ich freue mich, wenn ich das Gefühl habe, den Menschen geholfen und der Gerechtigkeit gedient zu haben. Ich möchte helfen und brauche Selbsthilfe. Viele von uns hatten emotionale und psychische Probleme. Ich wollte so gern versuchen zu helfen. Bleibt wach! In den letzten Tagen werden kritische Zeiten da sein. Die Menschen in dieser Zeit eigenliebig, geldliebend, ohne natürliche Zuneigung. Ohne Selbstbeherrschung, brutal, ohne Liebe zum Guten, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen vor Stolz. Vergnügungen mehr lieben als Gott. Gott. Bleibt wach! Bleibt wach! Bleibt wach! Ein Unerfahrener glaubt jedem Wort. Aber der Kluge achtet auf seine Schritte. Bleibt wach! Bleibt wach! Bleibt wach! Ein Unerfahrener glaubt jedem Wort. Aber der Kluge achtet auf seine Schritte. Einen schönen Tag noch. Ich lasse Sie leben, damit Sie eine Nachricht überbringen können. Aber wir kommen wieder.